steht für Zusammenhalt, für Freundschaft und Treue zum Vaterland. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden ewig aufrecht zueinander stehen. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden ewig aufrecht zueinander stehen. Wir sind deutsches Kind und wir sind stolz. Wir stehen zum Vaterland und zum Volk. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden ewig aufrecht zueinander stehen. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden ewig aufrecht zueinander stehen. Scheinasylanten. Doch was ist mit uns und unseren Verwandten? Deutschland in Deutschland, ja, so soll es sein, so soll es sein. Komm, lass keine Fremdlinge mehr rein in unser Land. In unsere Blocks kommen keine Socks.